Willkommen bei Agora, dem Podcast-Format von Agora Hamburg. Wir laden regelmäßig zu spontanen Diskussionen an öffentlichen Orten in Hamburg ein. Leute bringen eigene Themen mit und die Ergebnisse könnt ihr dann hier hören. Das Ganze gibt's auch auf YouTube mit Video, Link ist in der Beschreibung. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen bei Agora Hamburg. Öffentliche Diskussion zu einem Thema, was man selber wählt, so halb zumindest. Oder zufallsgeneriert. Genau. Ich bin Nathan, du musst deinen Vornamen nicht nennen, aber wenn du nennen möchtest. Ja, witzigerweise, ich bin Jonathan. Ah ja, das passt ja. Richtig gut. Das kann ich mir auch merken. Alles klar. Ja, herzlich willkommen, Jonathan. Was cool. Ist unser Thema? Was war die Frage? Auf Profisport. Genau, sind Profisportler Vorbilder in der Gesellschaft? Möchtest du mit einer These beginnen oder soll ich? Möchte ich mit einer These beginnen? Ja, genau. Also das ist eine der Fragen, die ich sozusagen zufallsgeneriert hier mitbringe. Nicht ganz zufallsgeneriert. Insofern sollte ich eigentlich eine klare Antwort darauf haben. Jetzt kommt einfach an, wie man es sieht. Also meine Antwort wäre wahrscheinlich ein klares Jein, aber man kann es natürlich mehr differenzieren. Ich glaube, es gibt sozusagen Aspekte, es gibt sehr generelle Aspekte, die sich im Profisport widerspiegeln, die als vorbildhaft gelten können. Und natürlich muss man auch vorsichtig sein, dass man nicht das Übergebühr strapaziert und auf einmal Profisportler in Bereichen als Vorbild nimmt, wo diese Vorbildfunktion nichts verloren hat. Wäre wahrscheinlich so ungefähr meine generelle Einschätzung. Ja, ich habe das Gefühl, wenn man das jetzt so am Beispiel von der Europameisterschaft macht. Aktuelles Thema. Genau, ich bin jetzt nicht so super fußballaffin, aber verfolge das so ein bisschen. Und ich hatte das Gefühl, dass diese Europameisterschaft jetzt vor Beginn irgendwie sehr groß aufgeladen wurde. Irgendwie, wir haben gerade politisch irgendwie schwierige Zeiten in Deutschland, in Europa. Wir haben Wirtschaftssituationen, die viele Menschen in Deutschland beunruhigt. Und ich hatte das Gefühl, dass von Statements von unserer Innenministerin und von anderen Menschen irgendwie das jetzt so aufgeladen wurde. So, wir brauchen wieder irgendwie ein positives Wir-Gefühl in diesem Land, wo alle Menschen zusammenkommen und auch die ganzen verschiedenen europäischen Völker und Nationen friedlich dann hier hin zusammenkommen. Ging es da um den Tweet zur Nationalmannschaft? Oder was? Weiß ich gar nicht. Ah, genau, okay. Es waren so generell whatever. Okay, alles klar. Genau, und da hatte ich das Gefühl, das wurde einfach dieses Sportevent wurde groß aufgeladen für Sachen, die, also ja, ich finde es auch schön, wenn hier irgendwie Menschen zusammenkommen und so, aber es ist irgendwie, im Endeffekt ist es ein Sportevent und Menschen haben eine gute Laune, aber es löst nicht die großen Probleme dieser Zeit und man muss auch jetzt nicht, vor allem irgendwie junge 20-jährige Sportler, in dem Fall Männer, irgendwie in die Rolle drängen, die riesigen politischen Gräben, die irgendwie in Europa stehen, als Vorbilder jetzt irgendwie zu überbrücken und wieder zuzuschütten. Und deswegen, ich tue mich immer schwer, wenn da so eine Vorbildfunktion, zumindest in diesem großen Themenbereich, zugeschrieben wird. Mhm. Kannst du genauer umreißen, was du da beobachtet hast, was dir nicht gefallen hat sozusagen? Also inhaltlich hat mir das sogar auch gefallen. Also irgendwie so der Aufruf, so irgendwie, jetzt kommen alle zusammen und egal irgendwie, welche Familiengeschichte man hat, man guckt zusammen und jubelt zusammen und umarmt dann beim Torjubel und so, das finde ich alles schön. Aber gleichzeitig irgendwie so, es ist Sport. Die Leute sollen Spaß haben und es ist nichts irgendwie, wo dann sich irgendwie Trainer und Spieler hinstellen müssen, um dann großes Bekenntnis zur Demokratie oder sowas auszusprechen. Ich finde das cool. Ich freue mich, wenn es irgendwie vom Streich in Freiburg war da, glaube ich, irgendwie solche Statements gibt oder auch wenn der Klopp sich dazu äußert. Wenn jetzt mit dieser elendigen Diskussion um nicht genug weiße Spieler in der Nationalmannschaft, wenn sich da Leute klar positionieren, finde ich super. Mhm. Aber ich finde, wenn dann gerade aus der Politik Erwartungen kommen, die sagen irgendwie so, Fußball oder Sportler sollen jetzt alle Probleme, die wir haben, irgendwie lösen durch ein großes Wir-Gefühl. Da störe ich mich dran. Ja, ja, okay. Ich glaube, bei den meisten würde ich auf jeden Fall mitgehen. Genau. Also wenn ich es richtig verstanden habe, geht es vor allem darum, und das ist wahrscheinlich der Punkt, auf den ich auch angespielt habe, wenn man sozusagen die Vorbildfunktion in einen Kontext setzt, wo sie nichts verloren hat. Genau. So die Politisierung beispielsweise von Sport wäre das wahrscheinlich. Und vor allem, also konkret auch, wenn irgendwie von Sportlern erwartet wird, dass sie sich politisch positionieren und das irgendwie ja, aus meiner Perspektive fast schon, wenn das als relevant erachtet wird, weil ich hätte halt, also egal wie gut jemand Fußball spielt, ich hätte jetzt nicht den Impuls zu sagen, oh, jetzt höre ich mir mal an, was die politischen Ansichten sind und wäre dann irgendwie groß davon vereinnahmt oder berührt, weil für mich halt der Gedanke wäre, naja, also der kann halt sehr gut Fußball spielen, das heißt nichts in anderen Bereichen sozusagen, oder zumindest nicht automatisch. Ja. Entsprechend ist der Mechanismus seltsam, dann zu sagen, ah, wenn der jetzt was Politisches sagt, dann ist uns das allen voll wichtig. Und wo ich, genau, also du hast ja auch gesagt, du findest es gut, wenn sich, oder findest, ja, wie auch immer, findest du es gut, wenn sich Leute positionieren, was dann irgendwie aus die Zusammensetzung der deutschen Nationalmannschaft angeht oder so? Genau. Es gibt halt wahrscheinlich so eine Grauzone. Ne? Also natürlich kann man sich bei politischen Fragen in einer Weise, die aber den Sport betreffen, indem man selber als Profi tätig ist, finde ich auch verständlich und respektabel, wenn man sich dazu äußert. Ich meine, das sind die Leute, die da spielen und die können was darüber sagen, mit wem sie spielen und was sie darüber denken. So. Das heißt, wahrscheinlich ist das Ganze wieder eine Grauzone. Ja, ja, vielleicht kann ich das bei mir auch noch so ein bisschen differenzieren. Ja. Also es ist gar nicht... Also ich glaube einfach, Sport und gerade so Großveranstaltungen sind von sich aus riesige politische Ereignisse und die sind auch immer irgendwie aufgeladen. Ja. Genau, also was vor allem so Nationalsport-Events. Genau, das so sowieso. Ja. Nee, was mich irgendwie, glaube ich, vor allem gestört hat, war die Haltung von manchen PolitikerInnen, die das irgendwie dann so nochmal extra hochgespielt haben und irgendwie so ein bisschen hatte ich das Gefühl, die eigene Verantwortung für irgendwie das, was politisch so gerade alles geschieht, dann irgendwie auf FußballerInnen oder in dem Fall Fußballer abschiebt. In dem Fall Fußballer, ja. Genau, und das sind irgendwie, ja, das ist ganz schön viel Druck und Last auf irgendwie den Schultern von irgendwie jungen Menschen zum Großteil und die sich eigentlich um was ganz anderes irgendwie kümmern, die aber durch ihre irgendwie sehr prominente Rolle in der Gesellschaft natürlich irgendwie auch so eine Reichweite und einen, ja, irgendwie einen Status genießen. Aber so diese Aufladung und diese quasi Verantwortungsübertragung oder das Verantwortung wegschieben von PolitikerInnen bei uns dann auf die Fußballer, das ist, glaube ich, das, was mich so stört. Mhm. Also genau, also was die Politiker tun, würde ich auch ganz klar kritisieren. Ich meine, das ist ja auch eigentlich ein schlechter Move, oder? Weil man denkt ja dann beim Zuhören, warte mal, das ist doch dein Job, das ist doch nicht sein Job. Also zumindest, wenn man das so denkt. Und genau, ein anderes Paar Schuhe ist sozusagen die Leute, die dann halt sich davon einnehmen lassen oder da mitziehen. Mich hätte interessiert, siehst du das? Weil ich glaube, mein Eindruck ist, dass das auch nicht unbedingt ein isoliertes Phänomen ist, sondern dass man das generell tut. Also auch irgendwie, keine Ahnung, wenn sich irgendwelche Künstler oder Musiker politisch positionieren oder andersrum vielleicht, ich weiß nicht. Andersrum ist das nicht so viel, aber irgendwie, genau, wenn sich einfach Leute aufgrund ihrer Prominenz oder ihres gesellschaftlichen Status auf irgendeiner Weise, wenn denen auf einmal Gewicht gegeben wird in Bereichen, für die sie einfach keine Autoritäten sind, sozusagen. Ja. Ich finde eigentlich, jeder hat ein Recht auf eine politische Meinung und kann auch eine Autorität sein und ich finde es auch gut, wenn sich Menschen positionieren. Also das ist gar nicht der Punkt, da stehe ich voll und ganz hinter und finde es gut. Also natürlich finde ich das besser, wenn die meine politischen Meinungen vertreten. Aber bei mir ist wirklich dieser Punkt, diese so Verantwortung irgendwie so ein bisschen wegschieben. Und ich kann verstehen, wo das herkommt. Irgendwie so Fußball kann was sehr Vereinendes sein, kann auch was sehr Trennendes sein. Mhm. Genau, aber so dann diese Überladung von einem Event, anstatt sich irgendwie dann wirklich um, keine Ahnung, Themen zu kümmern, die es vielleicht zu regeln gibt. Ja, okay. Na gut, also... nur als Anmerkung, ich habe natürlich auch kein Problem damit, wenn sich jemand politisch positioniert. Was ich meine war nur, also ich glaube, was ich kritisieren würde, wäre weniger die Politiker, also vielleicht habe ich das einfach weniger als Phänomen mitbekommen. Mhm. Für mich ist das allgemeine Phänomen so einfach, wenn Leute, einfach Zuschauer, unabhängig davon, diese Position einnehmen und sozusagen auf einmal diesen Einschätzungen Gewicht beimessen in einer Weise, die ich nicht als gerechtfertigt betrachte. Ich glaube deswegen, ich wollte auch nicht Künstlern das Recht absprechen, sich politisch zu positionieren, sondern ich wollte darauf aufmerksam machen, dass man als Fan eines Künstlers, der die Kunst mag, nicht automatisch irgendwie die politischen Positionen teilen muss, einerseits, und andererseits, dass die politischen Positionen nicht Gewicht haben, weil jemand großartige Kunst macht, nicht automatisch. So, ne? Ja. Also für mich, also ich konsumiere, glaube ich, vor allem Kunst in verschiedensten Formen, die politisch ist, deswegen hat das für mich vielleicht nochmal eine andere Rolle, aber das ist ein bisschen weit ab vom Thema. Ja, also genau, also ja, genau, das die klare Analogie zum Sport wäre dann wahrscheinlich, woran ich denke, sind halt Künstler, die mehr oder weniger nicht politische Kunst betreiben und sich dann mal politisch äußern und dann ist da auf einmal ein großes Echo. Mhm. Also mir geht es ja um Leute, die eigentlich aufgrund ihrer Tätigkeit keinen sonderlichen Autoritätsanspruch im Bereich Politik haben. Wenn du politischer Künstler bist, sieht das ja wahrscheinlich ein bisschen anders aus, weil dann machst du ja in deiner Arbeit auch Politik und das ist dann ein anderes Verhältnis. Genau. Mhm. Das heißt, bei Sportlern ist halt der Unterschied, naja, die haben fachlich nichts damit zu tun. Und deswegen würde ich halt, vielleicht bin ich da einfach individueller, ich würde eher die Leute, glaube ich, kritisieren, die es von den Politikern schlucken, als die Politiker selber. Also ich würde die Politiker auch kritisieren, so, aber irgendwie, das, keine Ahnung, nimmt mich emotional nicht so mit. Also ich finde es halt schwach und Aber ich verstehe auch, die Politiker machen halt durchgehend Politik. So. Oder das ist Teil von Politik. Genau, es ist halt die Politisierung von... Ja. Vielleicht, ne? Vielleicht klang meine These auch zu populistisch, aber ich brauchte ein bisschen was Kontroverses. Nee, das ist vollkommen legitim. Da wird gelacht. Ja, okay, aber okay, grundsätzlich, ja, so. Politisierung ist ein Problem, ja, bei Sportlern. Abseits jetzt von Politik, irgendwie so die Vorbildfunktion von Sportlern und Sportlerinnen. Wie siehst du das so zum Thema Konsum? Also gerade so, wir haben über Fußball gesprochen, ja, da steckt eine Menge Geld drin. Oh ja. Da wird auch dann sehr protzig teilweise gelebt und so ein Lebensstil auch irgendwie vorgelebt. Ist das okay? Wie siehst du da die Vorbildfunktion? Ah. Ja, okay. Wie gehe ich da durch? Vielleicht kann ich mich wieder als Beispiel auf die Politik sozusagen als Vergleich zurückbesinnen. Also meine Ansicht wäre halt, wie auch deine Ansicht, Leute sollen sich politisch positionieren, wenn sie das wollen. Und ich möchte auch Leuten, bloß weil sie bekannt sind, nicht das Recht absprechen, sich politisch zu positionieren. Gleichzeitig kritisiere ja ich Leute, die dann diese prominenten Leute anschauen und auf einmal deren politische Meinung mit viel Gewicht behängen. Und sowas Ähnliches gilt für mich auch in Bezug auf die Konsumhaltung. Also ich habe keine hohen Erwartungen an junge Sportler, die auf einmal viel Geld haben. So, das ist wahrscheinlich eher meine Haltung. Also ich würde natürlich sagen, es ist nicht so, es ist keine Erfüllung einer Vorbildfunktion, aber mein Anspruch an diese Leute ist auch nicht so hoch, was die Erfüllung der Vorbildfunktion im Hinblick auf Konsum oder Lebensgestaltung oder sowas angeht. Mhm. Weil das für mich halt auch ein Bereich ist, wo ich sage, eigentlich sollte man dem nicht viel Wert beimessen. Vielleicht, also ein Unterschied könnte körperliche Gesundheit sein. So, das ist natürlich ein Bereich, der irgendwas mit Lebensstil... Relativ naheliegend. Genau, das ist halt wieder so ähnlich wie politische Fragen innerhalb des Fußballs. Das ist halt so ein Bereich, der betrifft sowohl Lebensführung generell als auch deren Beruf. Und das wäre dann so eine Schnittstelle. Aber zum Beispiel halt wie, keine Ahnung, ob sich jemand jetzt ein teures Auto kauft oder verschwenderisch mit seinem Geld umgeht oder so. Ich heiße das natürlich nicht gut so als Lebensstil, aber ich habe den Anspruch einfach nicht so sehr. Und ich würde dann eher die Leute sozusagen, oder die Leute kritisieren, die diesen Anspruch an diese Sportler mit sich bringen. So wie, keine Ahnung, wenn ich jetzt als 28, klingt schon so, als wäre ich ewig alt. Angenommen, ich wäre 40 oder 50 und ich würde mich irgendwie darüber aufregen, wie ein im Sportler teilweise Minderjähriger, ein 17-Jähriger mit den Millionen umgeht, die er jetzt in seinem Verein verdient, ist für mich irgendwie, keine Ahnung, ist für mich ein verfehlter Anspruch. So, sollte man, glaube ich, nicht so viel Wert drauf legen. Ja. Wie siehst du das? Also wir haben ja dann so über Sportler, ja, und vielleicht in der Rolle irgendwie für körperliche Gesundheit, ja, und ja, Ernährung und Fitness oder so. Ja. Aber auch da ist, glaube ich, ein Profisportler oder eine Sportlerin gar kein so gutes Vorbild. Das ist auch ein sehr extremer Lebensstil, der mit vielen Opfern einhergeht, der auch mit sehr ungesunden Lebensweisen einhergeht. Man kennt vielleicht so Beispiele von irgendwie American Football Spielern, die dann irgendwie mit 40 halb dumm sind, weil die einfach so viele Gehirnerschütterungen erhalten haben im Leben. Ich meine, Boxer, UFC, genau so. Also Leichtathletik ist jetzt auch nicht der ausgewogenste, gesündeste Sport aller Zeiten, wenn du 30 Stunden in der Woche Speerwerfen übst oder so. Ja, das geht sicherlich auch auf die Gelenke. Ja. Genau, deswegen würde ich auch so, also du hast das gerade so ein bisschen in den Raum gestellt, dass Sportler und Sportlerinnen da, ja, Vorbildfunktionen einnehmen könnten. Das würde ich jetzt ein bisschen zumindest in Zweifel ziehen. Sehr schön. Ja, das gefällt mir natürlich. Das ist auch ein guter Punkt. Genau, also ich hatte das angeführt als halt möglicher Bereich, der irgendwas mit dem Job zu tun hat und deswegen könnten sie da Vollfunktion erfüllen. Ja. Ich stimme dir absolut zu, dass es nicht erfüllt sein muss und auch sehr davon abhängig ist, welchen Sport. Und natürlich auch, wenn man jetzt irgendwie exotische Beispiele wie Schach oder E-Sport oder sowas nimmt, dann sieht das nochmal alles ganz anders aus. Aber ich glaube, mein Punkt wäre, auch da hätte ich nicht den Anspruch an Sportler, dass sie Vorbilder im Hinblick auf Gesundheit sind. Mhm. Mein Punkt war nur, wenn ihre Sportart sozusagen insgesamt in das Bild eines gesünderen Lebensstils passt, dann können sie halt in dieser Funktion auftreten. Ich hätte wieder bei meinetwegen Sportarten, die extrem sind und wo sich die Leute in einer Art und Weise ihren Körper beanspruchen, was man nicht als gesund betrachten würde, würde ich wieder dieselbe Karte spielen und sagen, naja, ist nicht das Problem. So, die Leute sollten wissen, weiß ich nicht, aber müssen sich halt dann damit auseinandersetzen, wofür der Sport steht, was der Sport ist und können nicht den Anspruch an diese Leute stellen, dass sie gefälligst gesund leben sollen, wenn sie halt einen Sport betreiben. Es ist halt immer, ich glaube, es gibt da so ein paar Sachen, die grundsätzlich dann im Sport durchscheinen, bei denen wahrscheinlich die Vorbildfunktion immer oder fast immer gegeben ist. Irgendwie sowas wie so ein Optimierungsgedanke oder so etwas oder ein etwas auf etwas hinarbeiten, sowas in die Richtung. weil Sport, beim Sport halt auch so ein Wettbewerbsgedanke und sowas alles. Und in den Hinsichten, insofern man diese Dinge als sozusagen vorbildtauglich und erstrebenswert betrachtet. Auch zweifelhaft, aber ja. Können wir gerne gleich. Für den Gedanken weiter. aber zumindest so. Ich glaube, in diesem Ding müsste dann eigentlich fast jeder Sportler sozusagen die Vorbildfunktion erfüllen können, weil das so ein bisschen das ist, was den Kern, den Spirit von Sport ausmacht. Mhm. Und das ist so, das wäre dann der generelle Kern und alles andere hängt dann halt von der spezifischen Sportart ab und ob das jetzt verträglich ist oder nicht. Ich habe noch eine weitere Frage an dich. Ja, gerne. Du hast jetzt ein paar Mal gesagt, dass du die Leute irgendwie gar nicht in so eine Vorbildfunktion irgendwie stecken wollen würdest, weil die machen halt ihr Ding und wieso müssen die Vorbild sein? Ja. Sollten generell Menschen einfach irgendwie Vorbild sein? Also das ist jetzt irgendwie so eine essentielle Frage, weil du hast irgendwie immer gesagt, nee, eigentlich niemand würde ich in diese Rolle pushen und ja, wer, genau. Wer sollte ein Vorbild sein? Sollten Menschen überhaupt ein Vorbild ja. für andere sein? Ja, sehr gute Frage. Es könnte sein, dass das einfach typbedingt ist. Also ich möchte jetzt nicht, ich kann den Impuls verstehen, dass man sich sozusagen eine Person raussucht und so als Model so und darauf hinarbeitet. Meine Ansicht wäre, dass keine Person schlechthin Vorbild sein sollte wahrscheinlich. Aber man kann sich natürlich Eigenschaften von Personen für bestimmte Bereiche als vorbildhaft rausgreifen. Das heißt, wahrscheinlich wäre mein Vorschlag so, man pickt sich sozusagen die Themen oder die Aspekte und die Leute raus und nimmt dann sich halt Vorbilder in relativ, also mehr oder weniger engen Gebieten, je nachdem, wie vorbildtauglich eine Person in irgendeinem Spektrum von Aufgaben sind. Ich glaube, das wäre so... Aber das ist ja jetzt eher so deine Rolle als Vorbildkonsument. Ja. Also du suchst dir irgendwie verschiedene Elemente davon. Ja. Aber irgendwie Menschen, die jetzt eine starke Reichweite haben, die irgendwie gesellschaftlich wahrgenommen werden, ja. Sollten die für sich irgendwie auch eine Vorbildfunktion dann bewusst annehmen und versuchen auszuleben? Oder würdest du jetzt auch einfach irgendwie, egal bei wem, dann quasi Vorbildfunktion konsumieren? ich bin nicht sicher, ob ich die letzte Frage verstehe. Lass mich erst auf die erste antworten. Ich glaube, ich würde sagen, sie sollten eine Vorbildfunktion einnehmen im Hinblick auf die Dinge, für die sie sozusagen bekannt sind. Die Dinge, die sozusagen ihren Beruf ausmachen, so mehr oder weniger die Dinge, die unmittelbar mit ihrer öffentlichen Position zu tun haben. So, ne? Bei Sportlern wieder, Sportler sollten Sportsgeist in der Hinsicht sozusagen Vorbildfunktion einnehmen. Keine Ahnung. Wissenschaftler sollten im Hinblick auf ihre Populärwissenschaftlichkeit, auf ihre Wissenschaftlichkeit irgendwie Vorbilder sein. Ich weiß nicht, was gibt es noch für Beispiele? Keine Ahnung, das wäre so mein grundsätzlicher Vorschlag. Das heißt, mit der Ausübung eines Berufs oder eines bestimmten, keine Ahnung, eines Betätigungsfelds, in dem man sich sozusagen viel betätigt und einbringt und dafür auch so eine gesellschaftliche Anerkennung und Aufmerksamkeit erhält, in Bezug auf dieses Feld sollte man einen Vorbildsanspruch an sich selber formulieren. Ich glaube, in Bezug auf alles andere sollte und muss man das nicht, was nicht heißt, dass ich die Leute nicht zur Lebensoptimierung in irgendeiner Weise anhalten würde, aber ich würde es halt nicht tun, weil sie Vorbild sind. Ich würde dann halt immer eher die Leute wiederum kritisieren, die diese Leute unangemessen als Vorbilder ansetzen, in meiner Einschätzung. Okay. So. Was war die letzte Teilfrage? Ich habe sie wieder vergessen. Ja, das war auf eine schlechte Art und Weise versucht, das nochmal umzuformulieren. Okay. Nur, dass ich keinen Gedanken von dir links liegen lasse. Bereit für eine weitere Frage? Klar, oder? Genau. Du meinst ja irgendwie, also Leute sollten im Zweifelsfall in einem Bereich Vorbild sein, wo sie beruflich oder sich anderweitig betätigen. Ja. Das setzt ja irgendwie irgendeine Annahme von Expertise voraus, die du irgendwie hast. Also jemand sollte eine gewisse Expertise haben. Ist das immer nötig? Also eine Vorbildfunktion muss ja gar nicht irgendwie auf einer Wissens- oder Basis sein, sondern kann auch einfach auf einer moralischen Ebene vielleicht sein. Dafür muss man nicht unbedingt irgendwie Wissen haben oder Expertise in einem Themenfeld. Wir haben ja nicht für jeden einzelnen Aspekt des Lebens, in dem man sich irgendwie Ziele setzen kann, ein berufliches Feld, was dem entspricht. Und ich würde es auch gar nicht auf beruflich beschränken. Das ist halt immer die einfachste Art, das darzustellen sozusagen. Ich glaube, in den Feldern, also in Feldern, wo es keine Expertise in einem, ich sag mal, gesellschaftlich klar fassbaren Sinne gibt, würde ich halt wieder die Verantwortung bei den Konsumenten sehen, sozusagen. Also, und auch in Bezug auf alle Felder kann ich mir natürlich auch ein Vorbild suchen, was eigentlich gar nicht offiziell Expertise in dem Bereich hat, was meiner Meinung nach aber trotzdem vorbildhaftes Verhalten an den Tag legt. Ja, nur halt, mir geht es darum, wann man den Anspruch stellen kann, sozusagen. Und ich glaube, den Anspruch stellen kann man nur dann, wenn das eben in irgendeiner Weise die berufliche, also die gesellschaftliche Anerkennung oder die Aufmerksamkeit oder was auch immer in der Form einer greifbaren Expertise damit zusammenhängt. So, ich glaube, sonst kann man den Anspruch nicht stellen. Man kann immer noch als Konsument sozusagen sich so Leute suchen und sagen, das finde ich bewundernswert, diese Person finde ich, keine Ahnung, moralisch bewundernswert oder so. Das kann auch sonst jemand sein. Ja, klar. So, das kann man immer noch tun. Nur man kann halt nicht den Anspruch stellen. Und wenn die Person dann irgendwelche Verfehlungen hat, kann man sie nicht in einem höheren Maße dafür kritisieren als jede andere Person, die moralische Verfehlung hat, sozusagen. Das wäre vermutlich meine Perspektive darauf. Ja, so ein Gedanke, den ich gerade irgendwie insgesamt habe, gar nicht irgendwie als kontroverse These, sondern so dieses, also so, wenn ich mir Vorbilder suche, da sind das meistens gar nicht Leute mit irgendwie großer Reichweite oder die bekannt sind oder so, oder auch gar nicht was Großes irgendwie, also teilweise auch, die vielleicht was Großes geschafft haben, aber einfach Leute, die ich auf eine Art und Weise beeindruckend finde. Und gleichzeitig stelle ich aber gar nicht auch den Anspruch an diese Leute, dass sie irgendwie ein Vorbild im gesellschaftlichen großen Sinne sein müssen, sondern es ist für mich dann eher persönlich als... Das ist natürlich nochmal... So eine Conclusion irgendwie von dem Gespräch hier. Ja, natürlich. Das ist, kann natürlich auf verschiedenen Größenordnungen oder Ebenen stattfinden. Hm. Die generelle Tendenz ist halt teilweise irgendwie, dass Leute berühmt sind und deswegen sind sie Vorbilder. Genau. Und dann pusht man die in diese Rolle. Ja, genau. Putting on a pedestal, sagt man doch auf Englisch. Ja. Das ist was für mich. So wie hier gerade. So wie hier. Ja. Ich habe keine weiteren Fragen. Aber ich habe auch am Anfang ein paar Fragen gestellt. Fand ich sehr interessant, sehr schön. Ja, cool, dass du dich dabei gelassen hast. Sehr gerne. Danke fürs Zuhören. Wenn du jetzt selbst Lust bekommen hast, klick dich auf unserer Website zum Session-Kalender durch und komm selbst vorbei. Wenn du das Projekt unterstützen möchtest, schau dir gerne mal unsere Patreon-Seite an. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.